Deutscher Rap bedeutet Fischverkäufer, spielt Gewaltverbrecher. Doch dabei ist er wie Hitler, der übelste Allmann ever. Schick mir deine Fußarmee samt Boomer, yeah. Und der ruft aufgeregt, OWOW, wie du beim Start von deinem Computergame. Ich schlage dich bis an meiner Faust, dein Blut dran klebt ins Face rein. Dein Freund, dieser Drake Bike, steht daneben, schneeweiß wie eine reine Cocaine-Line. Baller mit MGs bei, mach den Weg frei, oder alle deine Leute beißen in den Gehsteig. BG3, Hate Crime, Gewalt, jeder Part hat zerfickt, wie AEG2. Ich wurde in Haze fallen in die Nachtluft, jetzt ist Payback. Bevor ihr mich fickt, hat Ali ein A-Pack. Meine Fresse wäre komplett blau, hätte ich für jeden ermordeten deutschen Rapper eine Träne als Face-Dead. Die Pussys kommen zum Real-Life-Duell mit Camping-Ausrüstung und Familienzelt. Ich erschieße den Kill, er liegt einstellt. Da hilft auch kein Heiltrank aus deiner Videospielwelt. Unsere Banger sind zurück mit vernichtenden Parts. Was wollt ihr mir einreden? Unser Scheiß-Leben fängt um Mitternacht an. Nur per Unterlassungsklage werden wir für Disses bezahlen. Denn JBG heißt neue Geschwister für Last. Nutte, wir sind Düsseldorfer, bevor wir eure Mütter durchnahmen. Schoss ich bei Kalaschnikow auf die Rapper, ich drück den Sportwagen. Nutte, wir sind Düsseldorfer, deswegen wir dein Rücken fordern. Und geht es so weiter, komm ich in diesem Jahr zurück per Mordschlag. Nutte, wir sind Düsseldorfer, bevor wir eure Mütter durchnahmen. Schoss ich bei Kalaschnikow auf die Rapper, ich drück den Sportwagen. Nutte, wir sind Düsseldorfer, deswegen wir dein Rücken fordern. Und geht es so weiter, komm ich in diesem Jahr zurück per Mordschlag. Lute, ich bin Düsseldorfer, geh dein Rücken vorwarnen. Gebe deutschen Rapper mit der Rückhand Talker, zerficke dein Signing, Ermittler erscheinen und suchen den Last per Vermisstenanzeige. Und wenn ich gegen Sidos Leber punch, wird angezählt wie ein Kilometerstand. Denn er zieht sich wie ein Biolehrer an, während seine Bitch in Diskotheken tanzt. Silikon am Vibe, risikobereit, komm ich Kiste auf die Knie wie ein Shindy-Oberteil. Ali geht zu Fuß, möchte er nach oben, denn der Aufzug ist nur für 6 Personen. Gangster-Pose mit der Knarre, blonde Bitches und dicke Karren. Ficke alle, nie mehr Comedy-Rap, wenn ich dem Ali sein Doppelkinn brech. Wir kommen ins Geschäft wie bei 6 Kinos mit Crack-Kilos aus Mexiko. Sieh mich in 6 Lokalen mit rumänischer Exportware, / Escort-Damen. Deutsche Rapper, ich bin in ihrem Schussfeld. Kauf ich ein Bushido-Album, zahl ich indirekt Schutzgeld. Boss und Banger sind zurück mit vernichtenden Parts. Was wollt ihr mir einreden? Unser Scheißleben fängt um Mitternacht an. Nur per Unterlassungsklage werden wir für Disses bezahlen. Denn JBG heißt neue Geschwister für Lars. Nutte, wir sind Düsseldorfer, bevor wir eure Mütter durchnahmen. Schoss ich bei Kalaschnikow auf die Rapper, ich drück den Sportwagen. Nutte, wir sind Düsseldorfer, deswegen wir deinen Rücken fordern. Und geht es so weiter,